Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Frequency, die Sendung rund um Netlabels, und zwar hier auf Byte.fm. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Grasse, hallo. Los geht's diesmal mit Peterloo Massacre aus Manchester. Ihr selbstbetiteltes Album erschien bei dem Netlabel Hitphonica, und daraus hören wir nun den Track Never Forget. Yeah. Peterloo Massacre mit Never Forget. Das Peterloo Massacre gab es übrigens wirklich. 1819 wurde eine Protestkundgebung in Manchester gewaltsam niedergeschlagen. Zehntausende Menschen demonstrierten damals gegen erhöhte Getreidezölle, was natürlich auch zu höheren Lebensmittelpreisen führte. Die lokalen Behörden veranlassten die Auflösung der Demonstration und schickten dann bewaffnete Truppen in die Menschenmenge. Dabei kamen dann über ein Dutzend Menschen ums Leben. Das Quartett erinnert also an diesen brutalen Übergriff. Passend dazu auch der eben gehörte Titel Never Forget. Nun zu weniger düsteren Erinnerungen. Es geht nach Nordamerika und es geht um eine wachsende Insel. Hier sind Airships mit Island Grows zu finden auf dem kanadischen Netlabel Peppermill Records. Thank you. Plastic Monroe mit Play Double or Dance. Plastic Monroe sind ein Quartett aus Österreich, aus Salzburg, um genau zu sein. Und noch sind die vier ohne Label. Den eben gehörten Song steuerten sie deshalb auch dem aktuellen Trend-Sampler bei. Den könnt ihr unter trend.com, also trnd.com finden. Oder ihr schaut einfach mal ins Byte-FM-Blog. Dort gibt's die komplette Playlist der Sendung inklusive Download-Links. Die 60 Tigers aus Mexiko, die sind in ihrer Heimat gar nicht mehr so unbekannt und damit die Bekanntheit auch außerhalb des eigenen Landes steigt, hat das Netlabel Del Hotel Records eine EP mit 7 Stücken ins Netz gepackt, Garage heißt die, genauso wie der eben gehörte Song der Band. Auf der EP rumpelt es kräftig, die Bezeichnung Groove Rock, die das Label vorschlägt, ist da irgendwie gar nicht so passend. Mit Psychedelic Punk beschreibt die Band sich selbst und ihre Musik und das passt schon eher. In eine ähnliche Richtung gehen auch Noisebeat Propaganda, eine Band ebenfalls aus Mexiko, bei denen rumpelt es aber noch ein wenig mehr. Sexy Neon Wine heißt der folgende Song. Sexy Neon Wine war das von der mexikanischen Band Noisebeat Propaganda. We're in Love, Yeah Right heißt ihre aktuelle EP. 4 Stücke sind drauf und die findet ihr bei dem ebenfalls aus Mexiko stammenden Netlabel Pony Republic. Nun beginnt der etwas ruhige Teil der Sendung. Den Anfang dafür machen Homeland aus Schweden. Es wird folgig und Americana schwebt ebenfalls in der Luft. Den ein oder anderen Vergleich zu José González muss sich die Band ebenfalls gefallen lassen. Wir hören nun It's Weekend, but it seems we're getting nowhere. Break it down, vibrations will tell you how. Time to yourself. Break it down, just break it to the ground. 'Cause this is the only time the season is wild. Thank you. weekend, but it seems we get nowhere. The scene's been revealed, I've seen it come. Break it down, just break it to the bone. But this is not a home, so you stay calm. Der Schwede Jesper Norder mit dem wunderbaren, aber auch sehr langen Titel Tomorrow You'll Be Forgiven, But Tonight You Will Have Your Teeth Knocked Out. Zu finden ist dieses Stück auf der aktuellen Release aus dem Hause 23 Seconds. Das schwedische Netlabel hat eine Compilation mit dem Namen A Shortcut Past the Year veröffentlicht und dort sind 8 Stücke drauf, teils von neuen Künstlern wie eben Jesper Norder. Teilweise sind aber auch Künstler drauf, die bereits bei 23 Seconds veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Homeland, die wir davor hörten. Mehr Infos und Musik gibt's bei 23seconds.org oder natürlich auch bei uns im Blog unter bytefm/blog. And Cyané, eine junge Mexikanerin, die wunderbar fragile und auch wirklich sehr schön verträumte Songs schreibt und diese auch noch mit der Welt teilt. Und Ma heißt der eben gehörte Song, der stammt von ihrer aktuellen EP My Baby Blue. Wir bleiben noch bei zauberhaftem Gesang und leichtfüßiger Musik. Es wird allerdings noch um einiges verspielter. Bei den Franzosen von Ödland passt der Begriff Künstlerkollektiv übrigens viel mehr als das einfache Wort Band. Was genau damit gemeint ist, erschließt sich eventuell schon nach diesem Song hier, The Caterpillar. That is not set right. Not quite right. I'm afraid some of the words have got altered. It is wrong from beginning to end. That is not set right. Not quite right. I'm afraid some of the words have got altered. It is wrong from beginning end. That is not set right. Not quite right. I'm afraid some of the words have got altered. It is wrong from beginning to end. Pas d'inconvénient, j'aimerais être un peu plus grande. Mesurer 3 pouces, c'est bien pitoyable. J'aimerais être un peu plus grande. 3 pouces, c'est bien pitoyable. C'est si petit, 3 pouces. The Caterpillar von Ödland aus Lyon. Die vier Franzosen haben neben ihrer wunderbar verspielten, rein akustischen Musik auch noch viel mehr zu bieten. Es gibt nämlich wunderschöne Videos zu den Songs. Und wer eine CD kauft, bekommt außerdem noch wirklich schöne Fotos der Gruppe. Man merkt schon, Ödland ist mehr als eine einfache Band, eher so etwas wie ein Gesamtkonzept. Und das stellen sie am liebsten live dar. Nur dafür gibt es Ödland, schreiben die Künstler auf ihrer Seite. Wenn euch gefällt, was ihr da gerade gehört habt, dann besucht auch einfach mal aerotone.net. Dort gibt's ihre Caterpillar EP zum freien Download. In kleinen Schritten verlassen wir nun die rein akustischen und eher ruhigen Klänge. Den Übergang dazu schafft Elm mit There's Still Time. Stuck in a whale's mouth on the last leg of the search for your song. Down for the half count and the referees holding up for fingers and a thumb. But there's still time. Yeah, there's still time. But there's still time. There's still time. You know the answer, but the question is the one you want. Only an hour to join the thing you've always fought. There's still time. If there's still time. If there's still time. If there's still time. If there's still time. Yeah, there's still time. If there's still time. Well, every night in bed, I hope harder than the night before. Well, that I might the next day find a brand new door. To walk through into a new chapter in hopes of coming a little bit closer. But there's still time. Yeah, there's still time. But there's still time for a happy ending. Yeah, there's still time. Yeah, there's still time. Yeah, there's still time. Yeah, there's still time. But there's still time. Yeah, there's still time. But there's still time. FM. Matson mit So Old It's New. Das passt wirklich gut zu diesem Titel, denn soweit ich weiß, liegt er schon seit einer halben Ewigkeit auf der Webseite des schwedischen Indie-Labels Hybris. Trotzdem ist er ziemlich neu, zumindest für mich. Davor gehört Elm mit There's Still Time. Das Album der Band heißt I Am und erschien erst kürzlich bei dem Netlabel Rack & Roon Records. Nicht mehr ganz so neu, aber trotzdem ganz hervorragend ist die Discount Store EP von Dan Brike. Den Titelsong der EP habe ich auch schon mal vor einigen Monaten vorgestellt. Nun ist mir die virtuelle Scheibe wieder in die Hände gefallen und der folgende Song ging damals irgendwie an mir vorbei. Vielleicht, weil er im ersten Moment zu normal klang. Schließlich heißt der Song ja auch so. Dan Brike mit Normal. You're always looking at me sideways. What galaxy I'm from. Dan Brike mit Normal von seiner Discount Store EP. Insgesamt 7 Veröffentlichungen hat der junge Mann schon draußen, darunter ein Album, einige EPs und diverse Demosammlungen. Die gibt's allesamt bei bandcamp.com. Genauere Links findet ihr natürlich auch bei uns im Byte FM Blog. Jetzt folgt ein musikalischer Bruch, denn über entspannt funkige Beats leiten wir über zu Hip-Hop aus Japan. Den Anfang macht Tom McNabb aus dem Vereinigten Königreich. Unter dem Namen Sliptone veröffentlicht er Downbeat Lounge Funkhouse. So bezeichnet das zumindest das Netlabel Buddha Beats. Und die müssen es ja wissen, denn dort erschien die EP von ihm, Funk Agent One. Daraus hören wir nun das Stück Don't Stop. Don't Stop von Sliptone. Dem Motto dieses Songs kann ich leider nicht ganz treu sein, denn es bleibt nur noch ein Song zu spielen, zumindest für diese Sendung. Der stammt von DJ Newtown und ist für unsere europäischen Ohren sehr interessant, denn es handelt sich um japanischen Hip-Hop. Wann hört man schon mal japanische Raps? Auf jeden Fall viel zu selten. Okega heißt der folgende Song, mit dem ich mich verabschiede. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss. Yeah. 一角まだまだ狼さがこん